Byte FM. Es ist 17 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Dirk Zeitler. Das Hochwasser in Süddeutschland hatte weitere Todesopfer gefordert. Einsatzkräfte haben zwei Leichen in einem Keller in Schondorf in der Nähe von Stuttgart gefunden. Der Keller war vorher voll Wasser gelaufen und musste wieder leer gepumpt werden. Erst hieß es noch, dass Baden-Württemberg mit einem blauen Auge davongekommen sei. Jetzt ist klar, auch hier gibt es Todesopfer, einen Mann und eine Frau. Schon ein paar Stunden vorher ist bekannt geworden, dass eine Frau in Bayern von den Wassermassen in ihrem Keller eingesperrt und getötet wurde. Und am Wochenende kam ein Feuerwehrmann bei einer Rettungsaktion auf einem Boot ums Leben. Noch ist die Gefahr durch das Hochwasser auch nicht gebannt. Der Pegel der Donau steigt weiter. Madeleine Gehrig, Redaktion. Für den bei einer Messerattacke in Mannheim getöteten Polizisten ist eine Trauerfeier geplant. Wann, steht noch nicht fest, sagte eine Polizeisprecherin. Die Familie des 29-Jährigen solle erst einmal Raum zum Trauern haben. Bei dem Angriff hatte ein 25-Jähriger mit afghanischer Staatsbürgerschaft am Freitag in der Innenstadt 6 Männer verletzt, darunter den Polizisten. Der 29-Jährige erlag gestern seinen Stichwunden im Kopfbereich. Ohne einen finanziellen Ausgleich für den steigenden CO2-Preis beim Tanken und Heizen drohen Haushalten einer Studie zufolge deutliche Mehrbelastungen. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert deswegen die schnelle Einführung eines Klimagelds. Der gesetzlich verankerte CO2-Preis macht nicht nur das Heizen und Tanken teurer. Unternehmen werden die Kosten höchstwahrscheinlich auch auf Produkte wie Nahrungsmittel oder Elektrogeräte umlegen. Ohne einen finanziellen Ausgleich drohen laut der Studie Haushalten der mittleren Einkommensgruppen im kommenden Jahr Mehrbelastungen von durchschnittlich 700 Euro. Greenpeace schlägt deshalb unter anderem vor, dass der Bund alle Einnahmen durch den CO2-Preis als Pro-Kopf-Pauschale auszahlt. David Riemer, Redaktion. Europas drittgrößter Reisekonzern FTI ist in die Pleite gerutscht. Die FTI Touristik GmbH, Obergesellschaft der FTI Group, stellte heute beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Derzeit werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die bereits angetretenen Reisen auch planmäßig beendet werden können, teilte das Unternehmen mit. Noch nicht begonnene Reisen wird voraussichtlich ab morgen nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können. Zum Wetter. Die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Am Abend entlang der Alpen sowie teils bis ins südliche Niederbayern gebietsweise länger anhaltender und schauerartiger Regen mit erhöhter Unwettergefahr durch Starkregen. Im Nordwesten und Norden dagegen kaum Regen, sonst heiter, teils wolkig und trocken. Nacht schwächt sich der Regen im Süden ab, Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen sind die Unwetter dann ausgestanden, im Norden und Westen sowie an den Alpen nur noch einzelne Schauer, sonst vielfach sonnig und trocken bei 18 bis 24 Grad maximal. Das waren die Nachrichten. You got the bop, and I got the bop, so maybe we could get along fine. Let's take it from the top, I'm shaking all over. Maybe we could get along, baby, we should get along. Sheets of royal jelly bed. You got the bop, and I got the bop, so maybe we could get along fine. Let's take it from the top, I'm shaking all over. Maybe we could get along, baby, we should get along. Came. Vom stets umtriebigen Anton Barbeau, sein Geheimnis Kaffee, gibt es eine Kompilation An Introduction to Anton Barbeau aus allen Schaffensphasen, erschienen bei Fruits de Mer Records. Auf Anton Barbeaus eigener Bandcamp-Seite findet ihr Stücke, die er während der Krankheit und nach dem Tod seines Vaters geschrieben hat, Polynormal AB. Und davor gab es wieder ein recht üppiges Werk auf zwei CDs, Morgenmusik-Nachtschlager, geschrieben in 3 Sessions, 2 davon in Berlin und eine in seiner ursprünglichen Heimat Sacramento, Kalifornien. Es gibt sonnige kalifornische AM-Radio-Style-Songs und chansonartige Berlin-Lieder, unterstützt von insgesamt 3 britischen Musikern, die alle Anton Barbeaus Lieblingsbands angehörten und angehören, wie zum Beispiel Andy Metcalf von The Soft Boys, Robin Hitchcock and the Egyptians und Squeeze, sowie Colin Moulding von Ecstasy, The Dukes of Stratosphere und TC&I. Musikalisch geht es also in magische Welten internationaler Prägung. Im Video zu Bob, dem eingangs gehörten Stück von Anton Barbeau, nimmt man eine Menge Spaß wahr und genau so soll es heute zugehen wie auf einer Geburtstagsparty. Auch Mitbringsel und Geschenke gibt es. 3 Riesenpakete wurden unter anderem gepackt von mir, Alice Peters-Burns. Und ich hoffe, ihr freut euch aufs Auspacken oder Aufreißen, je nach Typ. Denn auch im Fastsommer soll man die Feste feiern, wie sie fallen oder es zumindest versuchen. Als Übergang zwischen Anton Barbeaus Psychpop und dem Ort West Kirby, genau zwischen Liverpool und Wales, musikalisch und landschaftlich in perfekter Lage, will ich meinen. Aus North Wales kommen die Brüder, wie spricht sich das, Synir und Dion Hamer. World Cup ist ihr zweites Projekt nach Castles mit verschiedenen Großbuchstaben drin, indem sie nun Krautrock mit Surfgitarre mischen, ordentlich Psych drauflegen und natürlich eine Portion walisischer Harmonien. Schließlich liegt ihr Studio mitten in den nordwalisischen Hügeln. Wie klingt das? Zauberhaft. Yeah. Die Schleife vom musikalischen Paket Nummer 1 ist mühsam aufgefummelt und da stehen wir nun in West Kirby. Was tun wir hier, außer Städtchen und Umgebung zu bewundern und die irische See? And the Sea ist ein Song des Mannes, um den sich alles beim ersten Päckchen dreht, Bill Ryder Jones. Wird man zwischen dem rauen Liverpool und dem harten North Wales sowie auf der ziemlich armen Wirral-Halbinsel schneller erwachsen? Oder war es nur Bill Ryder Jones, der mit 13 Jahren bei The Coral einstieg und schnell eine führende Rolle übernahm? Gut, The Coral waren auch noch Teenager, aber nicht ganz so jung. Bill Ryder Jones verließ die Band wegen eines Burnouts und kehrte nie zurück, verdingt sich nun als Solokünstler und überaus erfolgreicher Produzent. Nicht alles, was er produziert, ist My Cup of Tea, aber die folgenden Künstler selbstverständlich schon. Zachary Vito ist ein großer Fan von Bill Ryder Jones und träumte in San Francisco, sonst doch eigentlich Sehnsuchtsziel anderer, von England, Liverpool und auch West Kirby. Schließlich landete er dort und arbeitete mit Bill Ryder Jones zusammen. Dafür hatte er seinen Job geschmissen und das letzte Geld zusammengekratzt. Das Ergebnis kann sich aber zum Glück wirklich hören lassen und das tun wir nun. On the Seams von Brook Terrace, so nennt sich Zachary Vito, übrigens keine Straße in West Kirby, glaube ich. Space can lead the way with no trace where you walk on to. Been sitting out a long game to play the part with no name. I was into you, but it's not thank you. Byte FM. Nachts setzt sich John Canning Yates ins Spiel- und Musikzimmer und lässt die Gedanken einfach schweifen, dann, wenn der Rest der Familie schläft. Ans Aufnehmen hat er nie gedacht, bis er von Violet Records angesprochen wurde, doch ein Album zu machen. Die fast geflüsterten, träumerischen, aber sehr vielschichtigen Quiet Portraits, so wünscht sich John Canning Yates, mögen auch den HörerInnen gefallen. Er hofft, dass sie das komplette Album hören, eine Seltenheit heutzutage, und darin genauso wie er selbst Zuflucht finden, eine Parallelwelt voller Trost, Wärme und Liebe. Produziert, so hatte ich irgendwo gelesen, von Bill Ryder Jones. Nun zum Zeitpunkt der Sendung finde ich jetzt die Quelle nicht mehr. Halluzinationen, sei es drum. John Canning Yates gehört schon wieder genau hierhin als Ur-Liverpudlian. Das ist auch Michael Head, einst bei The Pale Fountains, Shaq und seit längerem mit der Red Elastic Band unterwegs. Dass er perfekte Songs komponieren kann und gleichzeitig nie den verdienten großen Erfolg hatte, dafür aber jede Menge persönliche Dämonen. Das wussten wir. Niemand rechnete damit nach den ruhigen 2000ern, aber Michael Head kehrte 2013 zurück mit einem Album. Ein weiteres folgte 2017 bis zum 2022er Dear Scott. Nun ist Loophole da, als Begleitalbum zu Michael Heads Biografie. Man darf gespannt sein. Und produziert und aufgenommen wurde von Bill Ryder Jones. Mit Michael Head and the Red Elastic Band geht es hinüber nach Irland, einmal durch, in den wilden Westen nach Connemara. Es erwartet euch im Anschluss das zweite irische Päckchen. Rafferty, I'll come so far away. All I did was hit you with a song. Letter from Connemara saying you're okay. And all I did was play an old song. You went in the night, didn't turn out the light. And you know the meter's running. Got a train to Connemara, see if you're okay. I took a photograph along. Nobody's seen your face, nobody knows your name. So I'm thinking I'll play along. Are you even in the town? And are you watching me now on a hill from a distance? FM. In an empty room with an endless view, nothing to see but these empire blues. To find this place, you've come so far. Sun stoned and sky scarred. now you'll watch it fall down again. Our empire reigns. Where the sun shines, you'll find cold sorrow. And if you go back, I cannot follow. I'll only watch it fall down again. Our empire of rain. Empire of rain. Bruised, battered, and stained. Change. I choose to sing for the rain. I could turn this around just to carry the strain. Instead, I'll watch it fall down. Nicht nur, dass Michael Head and the Red Elastic Band enge Verbindungen zu Bill Ryder Jones haben und einen Song über das irische Connemara gemacht haben, der gerade mit Steve Gunn im Stück Empire gehörte Eugene Leach ist ihre Teil der Lost Brothers und einige ihrer Werke wurden wiederum von Bill Ryder Jones produziert. Andere übrigens von Howie Gelb und David Schlett. Schon bei The Lost Brothers waren öfters M. Ward und Tony Garnier dabei. Sie trugen auch zu Eugene Leach Soloalbum bei, ebenso wie Steve Gunn, der auch produzierte. Übrigens war bei den vielen prominenten UnterstützerInnen auch Donal Lunny zu finden, ein Urgestein der irischen Musik. Dieser wiederum brachte sein Bouzouki auch mit zu Conor O'Brien, alias Villagers, ins Heimstudio in Malahide, Dublin. Auch Peter Broderick fand den Weg dahin. Ihr könnt noch folgen. Romantik versus Realismus ist das Thema des Albums und in No Drama bittet Conor O'Brien um eine Pause im Rauf und Runter des Lebens. Vor ein paar Wochen war er zu Gast im Byte FM Studio und anlässlich der Festlandtour und wir hoffen, dass er wirklich auch jetzt etwas Ruhe findet. Ich habe da noch einen weiteren Villagers-Song angehängt aus dem Jahr 2015, der stets einer meiner Lieblingssongs war. Bin erstaunt, wie lange das nun schon wieder her ist. Doch bleibt dieses Stück über den Klimawandel und die Winzigkeit der Menschheit aktuell. Und es löst Erinnerungen aus, ganz verschwommene mehr Emotionen, die traurig sind für mich. Ich weiß gar nicht warum. Und wie Gerüche kann ja auch Musik einen perfekt wieder in eine Situation versetzen, deren Komplexität man nicht mit Worten erläutern kann. Aber zunächst gibt's von Villagers No Drama. All quiet on set. People make it complicated. You waited and waited and waited. Such a simple life you're looking for. No drama knocking at the door. Been through the mill, out the other side. And you tried and you tried and you tried. Now you only come with a caveat. No drama, you're done with that. When you make believe and you play the part, they can always tell if it's from the heart. So you break the spell and you start to crack. And no drama will ever get it back. People make it complicated. Waited and waited and waited. Such a simple life you're dreaming of. No drama, only love. Love, love, sent from up above. Such a simple life you're dreaming of. No drama, only love. Love, love sent from up above. Love, love sent from above. Above, love, love sent from up above. Byte FM. up in the diamond sky, stronger than you and I. I'm a wave, I break through the barrier reef, cut through the carbon sea, approaching the shore. Look at the sky, look at the trees, man, it's all the same to me. Look at the cars, look at the birds, and all of these invented words. One body's dying breath is another's birth. What are you running from? What are you running from? Sister jury, brother judge, and you are recognized this grudge buried deep beneath the sands of these ridiculous demands. No time for innocence or sitting on the fence. What are you gonna do? What are you gonna when the waves cover the coastal plain? The tents and the cars and the trains and the trays of honeybee cemeteries of well-insulated dignitaries all screaming of the memory of a human love for anything or anyone. Look at the birds, look at the bees, madame, it's all the same to me. Look at the girls, look at the gold, gathered, beaten, bought and sold. One man's innocence is another's chance. What were you thinking of? What were you thinking of? Now please let me boil it down to this, my son. This party's getting wet, but it ain't over yet. So what is it gonna be? What is it gonna be? What is it gonna be? Just let the waves cover your coastal plain. The fear and the guilt and the pain and the traits of honeybee jealousy of well-insulated bigotry. And if you don't agree, you'd better get back inside your cave, 'cause we're all dancing with the waves up in the diamond sky. Conor O'Brien alias Villagers mit The Waves in einer Live-Version oder in einer wie live eingespielten Version im Studio aus dem Jahr 2015. David Hederman ist ein Freund von Conor O'Brien seit der Kindheit und war mit ihm in der Band The Immediate. Inzwischen wohnt David Hederman in Berlin und hat 15 Jahre Leben und Musik gesammelt für sein Album Pulling at the Briars. Er ist übrigens auch bildender Künstler. David Tapley von Tandem Felix an der Pedal Steel, schon wieder Peter Broderick und auch Aidan Gorman sind dabei. Dieses für David Hederman kathartische und für uns märchenhafte und fantastisch umgesetzte Album zu verwirklichen. In Your Own Way. FM. ich vergaß ganz zu erwähnen, dass das vor diesem Song gehörte Stück von David Hederman, beziehungsweise das ganze Album, übrigens von Conor O'Brien von Villagers, produziert wurde. Genau wie David Hederman leben auch in Berlin Perlie. Und hier schließt sich der Kreis. Perlie sind Cormac O'Keefe und Sarah May Leach, die Schwester von Eugene Leach. Slow Motion Impact hörtet ihr von ihrem vielseitigen und mit viel Liebe gemachten Album Speaking from Other Rooms. Das letzte Paket hätte noch erweitert werden können, hätte das Kaleidoskop nicht nur eine Stunde zur Verfügung, denn Christine Ott alleine ist schon in so vielen Projekten vertreten. Die Französin glänzt am Klavier und am seltenen En Martineau. Als Mitglied der Jan Thiersen Tourband und als Komponistin von neuen Soundtracks für alte Filme. Hier ist sie mit Rachel aus ihrem Pianowerk Eclat aus dem letzten Jahr. Ungern versetze ich Christine Ott überhaupt und dann bei so einem kurzen Stück in den Hintergrund, aber die Zeit läuft davon. Wie der Zufall es will, hat Christine Ott auch mit Hindersticks zusammengearbeitet und die haben just eine neue Single in die Welt gesetzt, mit der A&B-Seite, wie es sich gehört. Und letztere gibt es unten im letzten Päckchen, Falling the Light. Ganz unten liegt St. Anne's, die Erinnerung an die Siedlungen alt und neu, in denen David Boulter aufgewachsen ist. David Boulter ist der Keyboarder der Tindersticks und mit denen lasse ich euch nun ganz getrost alleine. Tschüss. Ich bin Martin Böttcher, Elektro Royal und Time Tunnel sind die Sendungen, die ich hier bei Byte FM mache. Ein Programm wie unseres, das kostet viel Geld, Studios, Wasser, Strom und auch wir Moderatorinnen und Moderatoren sollen ja angemessen bezahlt werden und dafür brauchen wir euch. Werdet Freundin, werdet Freund von Byte FM, werdet Mitglied in unserem Förderverein. Das geht schnell über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Ich sag schon mal vielen Dank.